ein zweites, ein drittes Sparkassenbuch der Kreissparkasse München mit der Nummer 500.584. Das beginnt am 10. Februar 1958 und endet am 28. September 1960. Beginnt mit einem Guthaben von 370 Mark und endet mit 0 Mark. Ist auch entwertet. Also man könnte Aufschluss bekommen, was das für Gelder sind durch das Tagebuch. Woher kommt diese Zettel? Die Handtasche der Frau Brünner, das hat sie inzwischen herausgenommen. Also aus der Handtasche haben sie dann einen Zettel herausgenommen. Das ist der ganz kleine Kaufvertrag. Steht, mit dem heutigen Tage geht mein VW MCA 993 in den Besitz von Herrn Johann Fehrbach über Fehrbach Köln am Rhein, Bonner Wall 100 zum Preis von 2500 DM über die besichtigt und Probe gefahren. Frau Vera Brüne, Köln, den 10.04.60 und der Schrift Hans Fehrbach. Woher stammt der Zettel? Aus meinem Notizbuch damals. Ich hatte kein Papier. Ich bin einfach vergessen. Och. Also Sie im Tagebuch kann es nicht stammen? Nein, da reise ich auch nichts aus. Da reise ich auch nichts aus. Das ist irgendein Ein Augenblick, bitte. Alles umfang kann ich. Sachen ist, da haben Sie Arbeit. Ja. Übrigens, der Amtsgerichtsrat, den Dr. Siegel. Ja, wie heißt der? Dr. Siegel. Siegel? Den habe ich gesprochen, hat er gesagt. Der hat mir gesagt, hielt mir vor, dass ich keine Exhumierung beantragt habe. Das hat er ihm gesagt. Und er sagte, das stimmte nicht. Ich sagte, dass Sie, Herr Rechtsanwalt, Sie am 3. August beantragt hätten. Sie haben doch mal nachgeschaut. Ich dachte, da weiß ich das. Er behauptete, Kittel habe das viel früher getan. Beispiel. Wir hätten uns nicht gekümmert. Er hätte nichts getan. Also, über den Kaufvertrag können wir uns dann nochmal unterhalten. Wann haben Sie das Geld von Fehrbach bekommen? Können Sie mir das noch sagen? Am Tag, als ich ihn ablieferte, etwa 650 Mark mit vorher, als ich an dem Sonntag, als der Wagen zum zweiten Mal, als der Wagen verkauft wurde, hat er mir 1800 Mark gegeben. 1850, 1800, das 2,5 machte jedenfalls mit dem Mittwochabend, als ich ihn ablieferte. Ja, aber zu Ihrer Person dann weiter, wo wollen wir stehen? Also seit wann leben Sie getrennt von Ihrem Mann Brüne? Seit dem 1. April, das Jahr habe ich jetzt eben ausgerechnet, jetzt weiß ich das wieder nicht mehr. Seit April 1955. Ja. Und die Wohnung in Halberstraße haben Sie erworben, wann? Das, wissen Sie das noch aus? Ja, das war... War das 55 oder 56? Nein, im selben Jahr, Ende Oktober. Ende Oktober. So Mitte bis Ende Oktober, 55, gleichen Jahres. Nein, war das jetzt 56? Das war ja 56. Also nicht 55, sondern 56, April 56. 56 ist das gewesen, 56 und 56 auch die Kaulbachstraße, 56. 56 im April auf ja. Nun, ja, bitte. Nun, wann... Haben Sie die Wohnung Kalberstraße bezogen? Am 25. oder 26. Oktober 56. Wie viel kostete die Wohnung? Ich hatte 7.000 Mark angezahlt. Weil ich sonst mit dem übrigen Geld konnte ich das alles nicht, hätte ich das nicht machen können, wie Herr Überreiter mit. Und wie stellten Sie sich vor, dass Sie die weiteren Geldmittel aufbrechen, um die Wohnung zu bezahlen? Ja, das ergab sich ja durch die Vermietung. Ach, durch die Vermietung. Durch die Vermietung. Ja. Und wie waren damals Ihre finanziellen Verhältnisse? Ja, da hatte ich sämtliche 15.000 Mark investiert, die ich besaß. Und welche Einnahmen hatten Sie damals? Also Mieteinnahme von dem großen Raum 180 Mark. Zwei Leute wohnten in dem großen Raum, jeder zahlte 90, das sind 180 Mark und 100 Mark, 280 Mark. Und die Wohnung kostete 289 Mark, die Tilgung. für die Kauberstraße machte 289 Mark. Also blieb etwas übrig aus der Vermietung. Über wie viel? Also ich meinte für 9 Mark. Für 9 Mark. Ja, also da brauchten Sie dann darüber hinaus noch irgendwelche Zuwendungen, um überhaupt leben zu können. Ja, dann hatte ich die Schellingstraße. Das hatte ich ja, die Schellingstraße, 89. Mhm. Da zahlte ich monatlich 98 Mark Miete. War das ein Einzimmerappartement? Ein sehr großes Einzimmerappartement ist das. Und wie viel nahmen Sie ein? 270, glaube ich. Ja, also nun für knappe 200 Mark kann man auch noch nicht im Monat leben. Ich kann viel weniger leben. Also meinen Sie, können mit 200 Mark im Monat leben? Aber glänzend. Glänzend. Außerdem stricke ich laufend und mache auf diese Weise Geld. Und damals habe ich auch, Bei wem haben Sie die Möbel gekauft? Im Tal bei einer Firma. Wie heißt das jetzt? Auf der rechten Seite, wenn man durch das zum dieser Tor geht, auf der rechten Seite. Ich habe die ganzen Abrechnungen in meinem. Haben Sie auch einmal Möbel bei dem gekauft, dessen Visitenkarte wir fest sichergestellt haben? Bei dem Neumeier? Neumeier, da habe ich auch was gekauft. Ja, und wie viel? Einen großen Schrank für dieses Abrechnung. Wie viel kostete dieser? Der Schrank kostete etwa 450 Mark. Sonst haben Sie nichts gekauft? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie nicht bei dem für 1400 Mark gekauft und für 1800 Mark bestellt? Wo? Bei diesem Neumeier. Für 1400 Mark? Ja, was könnte ich denn gekauft haben bei dem Mann? Das weiß ich nicht mehr. Die Rechnung habe ich zu Hause. Ja. Ich erinnere mich nur an diesen großen überdimensionalen Schrank, der in der Schellingstraße steht. Standen Sie mit diesem Neumeier in intimen Beziehungen? Nein. Na, denken Sie mal nach. Nein, wieso intime Beziehung? Hatte sie das öfter und vorher besucht? Herr Neumeier hat, ja, der hatte eine Freundin und ist, glaube ich, auch mit der Freundin bei mir gewesen. Allein war er nie bei Ihnen? Nein. Ich bin mal mit ihm ein Glas Wein trinken gegangen, glaube ich. Weil es gerade so ergab. Keine intime Beziehung, Herr Neumeier. Also, sagen Sie, es war sicherlich nicht richtig. Nein, wieso? Nein. Herr Neumann erzählt es anders. Herr Neumann erzählt es anders. Mhm. Wo der Wunsch, der Vater des Gedankens, lesen. Herr Neumann gibt an, ist allerdings nicht zu Protokoll, aber er steht dafür ein, dass es anders war. Ja, dann das lehne ich ab von meiner Person. Herr Neumeier gibt an, dass es bereits bei dem zweiten Besuch von ihm bei Ihnen zum Geschlechtsverkehr zwischen Ihnen und Neumeier kam. Ach was, Herr Staatsanwalt, der Mann ist ja nie bei mir gewesen. Er soll öfters bei Ihnen gewesen sein. Und als er Ihnen dann die Rechnung präsentierte, waren Sie zunächst überrascht, dass er überhaupt eine Rechnung schreibt. Und er hatte den Eindruck, dass Sie die Ansicht vertreten, dass für die Hingabe von Ihnen die Rechnung ausgeglichen sein sollte. Das ist ja nicht zu glauben. Jetzt weiß ich, Herr Neumeier hat mir einen Teppich besorgt für den Flurläufer von 65 Mark. Also diese Äußerung hat Herr Neumeier zunächst nicht zu Protokoll gegeben, nicht mal, weil er nicht unbedingt sein muss, nicht mal, aber hat gesagt, also zu dieser Aussage, da steht ein und wird sie auch beeilen, das hat er angegeben. Was sagen Sie dazu? Ja, ich bin erschüttert. Ich bin vollkommen erschüttert über sowas. Ich bin vollkommen erschüttert. Der Glatzkopf für kleine Herr Neumeier. Naja, als er die Rechnung geschrieben hat, haben Sie ihn auch nicht mehr empfangen. Dann ihn nur an der Türe empfangen und wieder weitergeschickt. Oh, das gibt es doch gar nicht. Ich habe sofort bei Herrn Neumeier alles bezahlt. Ja, nicht alles auf einmal. Ich mache niemals Schulden, Herr Staatsanwalt. Das gibt es nicht. Ich mache keine Schulden. Das gibt es nicht. Nein. Also Herr Neumeier, sagen Sie, sagt auch etwas Falsches aus. Ja, das, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht verwechselt er mich. Nein, kann sich sehr gut erinnern. Ich habe Herrn Neumeier vielleicht dreimal in meinem Leben gesehen. Ja, also wie oft habe ich das eigentlich nicht in Erinnerung, dass Neumeier gesagt hat, ich habe das Protokoll noch nicht, wie man das nur erzählt. Von denjenigen, die Neumeier angehört haben. Es ist ja, Herr Rechtsanwalt, es ist nicht zu, ich kann geistig bald nicht mehr mit. Also, wann, das war dann ausgeschlossen etwas derartiges. Es ist empörend, dieses ausgeschlossen etwas derartiges. Ja, wenn er meinen Sie, wenn er seine Aussage beeidet auch, nicht wahr, dann wird es an sich schon... Ich beeide meine auch. Ja, das geht mir gut. Ja, das ist es. Aber ich habe ihm schon einmal erklärt, nicht wahr, dass es an sich sehr eigenartig ist, dass alle Leute, die nicht das sagen, was sie... Wieso alle Leute? Nee. Frau Weigand kann ich nicht, Frau Weigand und ihre Kumpanen, die sie wahrscheinlich noch anschleppen wird. Ich bin auf alles Mögliche gefasst, nicht wahr? Ja. Nun, das war im Jahr 1956. Wovon bestritten Sie im Allgemeinen Ihren Lebensunterhalt? Nur von diesen 200 Mark, die Ihnen übrig blieben, oder hatten Sie sonst reiche Zuwendungen? Meine Mutter. Ihre Mutter hat Ihnen Zuwendungen gegeben. Und in welcher Höhe? Ach, das war sehr variabel. Ich fuhr auch viel zu meiner Mutter. Ich war viel bei meiner Mutter. Wie viel kostete deine Fahrt von... Das bezahlte jeweils meine Mutter. Die ganzen Reisen hat immer meine Mutter bezahlt. Kostet rund 100 Euro. Haben Sie im Jahre 1956, Anfang 57, auch noch im Sommer 57, Urlaubsreisen unternommen? Im Jahre 56. Und 57? Ich weiß jetzt nicht, wann habe ich den Dr. Pound kennengelernt. Nein, so 58 ist, glaube ich. Nein, ich habe keine, wann weiß ich nicht, Urlaubsreisen. Ja, ich bin mit Silvia in Riccione gewesen, das hat Hans Grossi bezahlt. 1957? Mhm. Wann? Im Sommer. Das geht aus dem Tagebuch hervor. Ich habe Sie am Freitagnacht immer gefragt, ob Sie einen Herrn Sarzer kennen. Ich habe den Namen nicht genau im Kopf, der heißt nicht Sarzer. Das ist mir inzwischen eingefallen, Herr Safert. Ja. Herr Safert, ein... Wann haben Sie den kennengelernt? Das ist ein Mann, da habe ich mich mal, als ich in Pasing war, wegen eines Ölofens interessiert. Der ist Verkäufer oder Leiter, was weiß ich, eines Geschäfts in der Schwanthaler Straße. Und ich wollte mir für den Fall, dass ich den Winter über, dass ich keine Wohnung fände, dort also einen Ölofen zulegen für die Pasinger Behausung. Und habe mich umgehört, ob der in der zweiten Etage zieht. Und dann bin ich in die Kaulbachstraße übersiedelt, eingezogen und war im Kaufhaus Hertie und kaufte Möbel ein. Und also Möbel, also Lampen und Handwerkszeug, also diesbezügliche Sachen für die Studentenwohnungen, irgendwas, was mir noch alles fehlte. Und saß an einem Tisch als Herr Safert im Erfrischungsraum, trank eine Tasse Kaffee, als Herr Safert aufkreuzte und er an meinem Tisch Platz nahm und sagte, wir kennen uns doch. Und wir erinnerten uns dann, woher wir uns schon mal gesehen hatten. Und dann sagte er, warum sind Sie so beladen? Ich erzählte von meiner Eigentumswohnung. Und erzählte davon, dass ein Lichtkreis vielleicht nicht zu trennen wäre oder es Schwierigkeiten gäbe, weil ich einen Raum dazu gekauft hatte zu der Eigentumswohnung. Und Herr Safert ist technisch begabt und war sehr freundlich und sagte, ich helfe ich Ihnen, ich kann Ihnen auch helfen bei Ihrem Gepäck und so. Und hat mir geholfen, die Sachen nach Hause zu fahren in seinem alten Wagen und hat sich sofort handwerklich irgendwie betätigt. Bei mir waren Handwerker in der Wohnung. Es wurde ein Durchbruch gemacht, es wurde eine Mauer aufgezogen, es wurde also viel geklopft, Parkett aufgerissen und was weiß ich. Und Herr Safert war irgendwie hilfsbereit. Dann entpuppte sich Herr Safert als ganz großer Fantast. Er erzählte, dass er sich ins Weltall schießen lassen wollte, trotz seines hohen Alters, ich halte ihn für Anfang 60. Und erzählte mir von seinen schwierigen Kopfgeschichten. Er wäre kopfkrank und müsste immer trinken und es wäre entsetzlich und hatte Silberdrähte im Kopf und wurde auch mit meinem Untermieter Heul bekannt und trank mit dem mal. Und Herr Safert blieb mir dann einige Tage erhalten. Und ich habe mir das alles überlegt, sie hatten mich ja vor Samstag gefragt. Und dieser Herr Safert kam einmal völlig übernächtigt und stark angetrunken, morgens um 11 Uhr zu mir. Und er hatte sich dauernd bemüht um eine Nachzahlung, die er von einer Firma noch bekam. Und ich gab ihm Kaffee und Frühstück und so und half diesem Mann. Und als er dann ging, dann sagte er, seinen Rock hing er, seinen Mantel hing er in den Flur, in die Flurgarderobe. Ich habe mir das alles ganz genau ins Gedächtnis zurückgerufen. Und da stellte der Mann fest, dass er eigentlich doch viel Geld, mehr Geld hätte haben müssen und ihm nur das Geld geblieben wäre. Und da sage ich, das ist ja furchtbar unangenehm, müssen Sie doch mal sofort nachrechnen, das gibt es doch gar nicht, das Geld, wo haben Sie Geld denn verloren? Ach, sagt er, wenn Sie wissen, wo ich heute Nacht war. Ich habe da, also er sprach vollkommen wirr durcheinander, der Mann war sehr stark übernächtigt. Und er sagte, ich bin bei meinem Mädchen gewesen, aber sagen Sie nur nichts meiner Frau. Die Frau hatte ich auch kennengelernt. Und er sagte dann, er vermisse, er hätte am Tag vorher 900 Mark endlich diese Zahlung bekommen, von der er mir gesprochen hätte. Und dann vermisste der Mann Geld. Ich weiß nur nicht den Geldbetrag. Und sie sagten mir, von 400 Mark wären ihm gestohlen worden, hätte er gesagt. Aber er verzichtete großzügig, er wäre nicht geschädigt, fühlte sich nicht geschädigt, sagten sie mir am Samstag. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, Herr Staatsanwalt. Vor allen Dingen will ich das Herrn Heul sagen und den beiden anderen Untermietern. Denn die kämen dafür als Täter genauso in Frage wie ich. Ich habe dem Mann nichts aus der Tasche genommen. Der Mann, ich sehe ihn noch schwankend in der Flurgarderobe stehen, er sagte, mein Geld, wo habe ich denn bloß, es war doch mehr, es war gestern, war es doch, habe ich 900 Mark Nachzahlung bekommen, wo ist jetzt mein Geld? Und der Mann torkelte von dann, wo waren Sie heute Nacht? Ach, in so einer obskuren Kneipe am Sendlinger Torplatz. Ja, wo, mit wem denn? Ach, mein Mann. Kannte Herr Safert auch Frau Weigand? Ja, Herr Safert hat bei mir Frau Weigand kennengelernt. Und Frau Weigand hat sich sofort seiner angenommen und rief mich am nächsten Tag an. Die hatten sich ich war gar nicht zu Hause. Frau Weigand hatte ja meinen Schlüssel in der Wohnung und da kam Herr Safert. Frau Weigand war in der Wohnung und die beiden sind dann rübergegangen in die Kaulbach-Klause und haben mich von da aus angerufen, ich möchte doch mal rüberkommen. So hat Frau Weigand Herrn Safert kennengelernt, ohne mich. Und Frau Weigand und Herr Safert sind dann irgendwie zusammengeblieben. Er sagt es ganz anders. Sie sind damals nicht dazu vernommen worden. Wozu? Zu dieser Angelegenheit. Weil welche Angelegenheit? Sind 400 Mark. Das ist überhaupt nichts weiter sonst ermittelt worden, weil er sich nicht geschädigt fühlte. Ja, so geht es ja nicht, Herr Staatsanwalt. Das kann man, sowas kann man ja nicht irgendwie einfach vage behaupten. Ich hatte vorher 900 Mark, gestern Morgen, jetzt sind es nur noch 400 oder 500, was weiß ich. So geht es ja nun nicht. Also er macht folgende Angaben, was sagen Sie dazu? Ich lese es Ihnen sogar vor. Im Laufe unserer Bekanntschaft suchten wir kurz vor Weihnachten 56 morgens eine Weinstube ab. Wer? Sie und Herr Safert. Ich gehe doch nie, das gibt es jetzt, das stimmt schon wieder nicht. Fragen Sie Frau Safert. Frau Safert gibt zu, ihr Mann wäre kopfkrank, es wäre entsetzlich, was mit ihrem Mann los wäre. Ich sollte das nicht auf die Wand. Ich fühlte mich hinterher nicht in der Lage, den Wagen zu fahren. Frau Brüner nahm mich daher mit in ihre Wohnung. Niemals habe ich den Wagen genommen. Nein, in die Wohnung, nicht den Wagen. Sondern Sie nahmen ihn in die Wohnung mit, und zwar den Herrn Safert, nicht seinen Wagen. Hier durfte ich mich auf der Chaiselongue ausruhen. Gegen Abend verließ ich die Wohnung wieder. Ich hatte mir morgens etwas über 900 Mark von der Bank geholt. Als ich nach Hause kam, stellte ich fest, dass mir ungefähr 400 Mark fehlten, den Verbleib ich mir nicht erklären konnte. Ich hatte morgens für den Einkauf der Frau Brüner, den ich mit ihr zusammen machte, etwa 50 Mark verausgabt. Ja, für also mich was eingekauft? Nein, Sie sind mit ihm zusammen beim Einkaufen gewesen. Das ist, das gibt es nicht, Herr Staatsanwalt. Das ist ein Irrtum. Der leider Mann, hatte ich das Pech. Ist schon kopfkrank. Das steht ja fest. Das sagen Sie ja von allen Personen, ich weiß zum Beispiel auch von Braun. Herr Braun weiß genau, was er tat, ganz genau. Der wusste ganz genau, was er tat. Er hatte nur zahlreiche Ideen, die ihn dauernd verrückt machten. Er machte einen wirren Eindruck auf viele Leute. Viele Leute taten ihn ab und sagten, das ist ein Idiot. Also weiter hatte ich die Zeche in der Weinströme mit höchstens 50 D-Mark bezahlt. Aber nicht mit mir, ich trinke gar keinen Wein. Ja, für 50 Mark Wein. Kann man was anderes nachtrinken, ist wahr. Ich trinke auch keinen Sekt, ich bin ja Antialkoholikerin. Ja, das schreibt er anders. Ja, Sie trinken mehr als die verweigern. Schreibt er. Die verweigern trinken nicht so viel wie Sie. Ja, und ich trinke überhaupt nichts. Ich muss ja noch weniger trinken. Ja. Also Sie sagen, dass das alles nicht richtig ist, was er angibt. Und der Sacker war im Zimmer auf dem über Stuhllehne gehängt. Meine Garderobe ist im Eingang links und da hat er seinen Mantel aufgehängt. Und ich sehe den Mann, wie er zu dem Mantel torkelt und hineinfasst und sagt, gestern Morgen habe ich mir 900 Mark geholt und jetzt fehlt so und so viel Geld. Jetzt mache ich mal einen Vorhalt. Safat war betrunken. Oder sagen wir angeheitert, übernächtigt. Angetrunken. Ja. Und dann fehlt ihm Geld. Da glauben Sie, ich gehe an den Übertier. Und Sie waren in seiner Nähe. Verweigernd war angetrunken und es fehlt ihr eine Nachtstola. Und Sie waren in der Nähe. Braun war angetrunken und es fehlt ihm eine Pistole. Nein. Und Sie waren in der Nähe. Ach, das gibt es ja gar nicht. Braun war angetrunken. Wann ist Braun angetrunken? Braun war immer nur dann so angetrunken, dass ich ihn nach Hause fuhr, wenn er von Spanien kam. Durch die Luftverhältnisse hat er dann etwas, war er beschwipster als sonst. Der Mann war nie volltrunken, dass er nicht wusste, was er tat. Nie, das gibt's gar nicht, Herr Staatsanwalt. Haben Sie nicht an dem Abend, bevor Sie nach Bonn fuhren, heimgefahren, Braun? Ich Braun heimgefahren? Haben Sie nicht mal gesagt? Herr Staatsanwalt, ich habe Ihnen gesagt, wenn Herr Braun so volltrunken war, dann habe ich schon mal ihn nach Hause gefahren, sodass wir fürchteten, dass er zu viel Promille hatte. Der war dann vollkommen in der Lage, alles zu tun und zu denken und zu schreiben. Aber zurück zu Herrn Zafert. Er kam dann zu ihm wieder und sagte dann, also, dass ihm Geld weggekommen sei. Darauf haben Sie... Sofort hat er das festgestellt von mir. Sofort sagte er... In Ihrer Gegenwart. Sagte er, ich dachte, ich hätte doch mehr Geld, wo ist denn mein Geld? Ich sage, Gottchen, seit wann sind Sie denn unterwegs? Ja, seit gestern Morgen. Ja, wo waren Sie denn? Wieso hat er in Ihrer Gegenwart das Geld sofort nachgezählt? Hatte er Misstrauen? Nein, gar nicht. Er ging weg und suchte seinen Schal und bei der Gelegenheit... flucht Geld aus der Tasche. Ich sagte, Sie gehen ja herrlich mit Ihrem Geld rum und so. Und bei der Gelegenheit stellte der Mann das fest. Und daraufhin sollen Sie ihm gesagt haben, ich weiß, er festgestellt hat, dass ihm Geld abgeht, aber nicht bei mir. Du hast es draußen der Blumen. Du, ich sieh zu den Mann. Der war auch nur noch auf seinen Eid zu nehmen. Ich hätte intime Beziehungen zu dem Mann. Das stimmt ja alles überhaupt. Und dann soll er sich schon früher mal erwischt haben, bei einer anderen Unehrlichkeit. Sie haben ihn gefragt, nicht wahr, ob Sie 5 Mark wechseln können. Und er gab ihr das Portemonnaie, um zu wechseln. Und ein paar Stunden später hat er festgestellt, dass ihm 21 Mark Schein fehlt. Und er weiß immer genau, wie viel Geld er in der Tasche hat. Der Mann hat mir nie Geld zum Wechseln gegeben. Das gibt es ja gar nicht. Er war sehr großzügig und hat die Maurer, den Maurern spendiert, Bier flaschenweise. Aber die ganze Sache, die ganze Sache werde ich natürlich auch aufgreifen. Das war damals eingestellt worden, aber ich nehme die beiden Verfahren. Also ich bitte Sie darum, das ist ganz in meinem Sinne. So geht es ja nicht, da ist ja Herr Heul interessiert und die beiden anderen jungen Männer, die da wohnten, auch. Ja, das werden wir im Einzelnen noch nachdrücken. Das bleibt also so, wie es hier drinnen in Achtung ist, nicht. Meiner Ansicht nach ist die Einstellung, ist die ja da ein bisschen Art so oberflächlich erfolgt. Nun, also in besonders guten finanziellen Verhältnissen waren es also damals nicht um diese Zeit, 1956 und 57. Nein, ich fing ja an. Ich hatte ja alles, was ich hatte, investiert. Ja. Das ist halt eigentlich klar, wir müssen das machen. Und da sonst nicht. Das ist ja, also es ist sämtlicher Schmutz, den man überhaupt zusammen gerade das ausweigert. Das Das aber ist nicht, das ist nicht weigernd, sondern das ist der Herr Safert. Ja, das ist ja weigernd. Das ist weigernd. Herr Safert ist weigernd. Herr Safert ist weigernd, das ist es ja gerade. Herr Holl kann zu Herrn Safert gehört werden, also muss unbedingt gehört werden. Sie haben ihn auch daran angepumpt. Ich habe Herrn Safert, das stimmt vollkommen, bis das Geld meiner Mutter käme, ob er mir gegen Zinsen 200 oder etwas Mark geben könnte. Das stimmt. Das habe haben ich Sie auch Fehrbach angepumpt? Ja, Fehrbach hat mir mal einmal geholfen, das stimmt. Einmal, wie viel hat er Ihnen gegeben? Das war in Gräfelfing. Da hat er mir mal 1000 Mark gegeben. Auf einmal oder? Ja, einmal 500 und nochmal 500. Und zwar ist dieses Geld benutzt worden, um Herrn Lothar Bühne. Doch ein Detektiv überwachen zu lassen. Ich weiß schon, das war. Ja. Nun, also haben Sie das Geld an Fehrbach zurückgezahlt? Und das Ganze hat Dr. Hass veranlasst. Der hatte einen Studenten und der hat sich das Geld damit verdient, sein Studium damit. Es war kein Detektiv, sondern es war ein Jurastudent aus Berlin. Ja, jedenfalls zur Überwachung war das Geld. Gedacht, ja. Haben Sie das Geld Fehrbach zurückgezahlt? Nein. Überhaupt nicht. Sind Sie ihm das schuldig? Das ist schuldig ihm noch immer, ja. Oder ist es verrechnet? Nein. Schuldig. Warum wurde das dann mit dem Wagenkauf nicht verrechnet? Ja, gut. Warum? Er hat es nicht gesagt, ich habe auch nicht dran gedacht. Also war noch später in der Lage, ihm das Geld zu geben? Ja, also es ist immer wieder, es ist einfach vergessen worden, nicht wahr? Es ist vergessen worden. Das spricht zu meiner Äußerung, dass Frau Weigand sagt aus, ich hätte diesen Mann, dem müsste ich 50 Mark geben, dafür täte er alles nicht. Umgekehrt ist es der Fall. Herr Fehrbach hat mir auch mal Reifen abgekauft im Hause Brühne. Ich habe ja damals alles zu Geld gemacht, Winterreifen von einem VW. Ich habe damals Geld gemacht, als ich alles zu Geld gemacht, was ich zu Geld machen konnte. Ist Fehrbach mal an Sie herangetreten, dass er das Geld wieder haben will? Nein. Ach, sowas tut Fehrbach nicht. Fehrbach ist ein ganz großzügiger Mensch. Der verdient genug und kommt ihm gar nicht drauf an. Ich glaube, wenn ich nie darüber sprechen würde, der Mann würde mich nie mahnen. Ja, ja, ist anzunehmen. Wissen Sie, wo Fehrbach zurzeit sich aufhält? Nein, in Köln. Bei Humboldt arbeitet er. Wann haben Sie das letzte Mal Verbindung mit ihm gehabt? Ich war zum 90. Geburtstag einer Freundin meiner Mutter in Bonn und bin anschließend nach München-Gladbach gefahren. Das war, als die Ausstellung Bauen und Wohnen begann und meine Tochter dort arbeitete und mir vorgelesen, dass ich nicht hier sein brauchte. Wann war das? Hier jetzt Bauen und Wohnen, 16 Tage zurück, bis zum letzten Sonntag, das könnte man dann ermitteln. An einem Freitag bin ich nach Bonn gefahren zum Grab meiner Mutter, habe Lampen aufgestellt und bin zu der alten Dame Kirchmann gefahren, die aber einen Monat vorher schon ihren Geburtstag hatte, aber das machte nichts, sie feierte immer noch Geburtstag, ihren 90. Da bin ich zu Gast gewesen. Dann bin ich zu Frau Geimbart-Vandenbosch nach Mönchengladbach gefahren, da habe ich niemanden angetroffen. Dann bin ich auf dem Rückwege, vorher hatte ich mir in Bonn ein Zimmer bestellt, bin ich auf dem Rückwege zu Frau Fehrbach gefahren. Da ist Frau Fehrbach vorbeigegangen. Also in diesem Jahr? Ja, das war, ich sagte ja, wann fing denn die Ausstellung an, Bauen und Wohnen? Ich weiß es nicht mehr. 16 Tage hat sie gedauert. Heute haben wir den hier statt Alexander. Heute doch nicht. Bitte? 9. Heute ist der 9. Ja, das Solidarienspiel habe ich nicht keine Rolle, nicht wahr? Das war ungefähr vor 4 Wochen, 3-4 Wochen. Vor 3-4 Wochen haben Sie das letzte Mal mit dir was gesprochen? Den habe ich ganz flüchtig gesehen. Also ich war bei der Mutter und er kam abends nach Hause und war völlig übermüdet und hat sich am Fernsehschirm gesetzt und ist dann rübergegangen zu seiner Freundin. Was haben Sie mit ihm da besprochen? Gar nichts. Können Sie mir über Fehrbach sonst noch was erzählen? Nein. Gut, dass er ein Arbeitstier ist. War in vergangenen Jahren muss es gewesen sein, irgendeinmal jemand bei Ihnen und hat in der Sache reingefasst irgendwelche Ermittlungen angestellt. Haben Sie ihn rausgeworfen? Oder was haben Sie denn getan? Was haben Sie denn erklärt? Wissen Sie, wie er heißt? Bei mir? Nein, weiß ich nicht. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wissen Sie nicht. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Warum haben Sie denn Eheleuten Frank einen Teil Ihres Spanienbesitzes versprochen? Ein Teil? Das ist ja ein Witz, ein Teil. Überhaupt nichts versprochen. Ja, sollten wir etwas bekommen? 500 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter vielleicht. Wofür? Für nichts. Warum? Damit ein Architekten anstehen, die Architektin an der Costa Brava kommt. Da haben wir drüber gealbert, ja, das stimmt. Warum haben Sie dann an das Ehepaar Frank mal geschrieben, der Spanienbesitz sei, ist euch sicher? Ja, weil er auch, also Frank hat mit Braun große Pläne gehabt. Er sollte ja sogar an die Costa Brava und dort den Bau weiterhin übernehmen. So hatte Braun geplant, nicht? Und nun hatten die mal Interesse für Spanien und ja auch mal hin, nicht wahr? Und so. Braun hat großzügig immer, Gott weiß was für Versprechungen gemacht. Blieb in diesem Witzchen sicherlich faul. Sind Sie noch der Ansicht, dass Feser als Täter in Frage kommt? Ich weiß es überhaupt nicht, Herr Staatsanwalt, ob Feser als Täter in Frage kommt. Ich habe lediglich dieses Umfangreiche, was ich mit Braun und Feser erleben musste, aufnotiert, um eben auch damit dazu beizutragen. Ich zerbreche mir ja in meiner kleinen Zelle da oben den Kopf. Ich möchte ja helfen. Ich möchte ja alles dazu tun, um Licht zu bringen. Ja, dann haben wir beide das gleiche Bestreben. Haben wir, hoffentlich, ja. Hoffentlich gelingt's. Mir würde es tausendmal besser gehen, wenn Dr. Braun lebte. Wenn der das erleben müsste hier. Ha. Er würde aufräumen, das sage ich Ihnen. Haben Sie mal von einem Bruder einen Wagen zu leihen genommen? Mein Bruder? Nein. Besitzen alle beide einen Wagen oder nur einer? Ja, der Älteste hat jetzt keinen mehr, der kann nicht mehr fahren, der ist nervlich. Down. Der hat seit einem Jahr keinen oder anderthalb Jahren keinen mehr. Der andere fährt Mercedes. Wissen Sie zufällig die Marke, also den genauen Bezeichnung? Mercedes, nee. Ja. Großer Mercedes. Also, Sie haben also die beiden Herren zunächst einmal gehört, nicht wahr, was die sagen, der Herr Neumeier und der Herr Safert über Sie. Und das ist gerade nicht besonders schön, was Sie sagen. Ich meine, jedenfalls ist es nicht so, dass nach diesen Aussagen man sagen müsste, wenn diese Aussagen richtig wären, dass Sie also eine völlig unberührbare Dame wären. Ja, Herr Staatsanwalt, ich weiß es nicht. Sehen Sie mal, Herr Neumeier ist doch ein Mensch gar nicht meiner Bildungsklasse. Wie komme ich denn dazu, mich mit solch einem Menschen einzulassen? Herr Neumeier ist ein draufgängerischer Typ, der nur von Geld und Geschäften spricht, nicht wahr? Und so kam er auch, deswegen habe ich ja diese Visitenkarte vor einem Jahr mal an die Tür und sagte, ich habe jetzt einen neuen Job, ich mache jetzt einen Brillanten, und gab mir das. Nicht Wiederschauen, Wiederschauen. Sonst ja, habe ich den Mann nie ja, gesehen. Ja, da war er an der Tür nur noch. Da haben Sie gar nicht in die Wohnung reingelassen. Nein, wir hatten auch Besuch und nein, sicherlich nicht. Das beweist ja schon, dass ich gar keinen Kontakt mit dem Mann habe. Welches Interesse meinen Sie, dass diese überhaupt hätte, solche Angaben zu machen? Und zunächst sogar, bitte das nicht in das Protokoll aufzunehmen. Ja, ich möchte mal sehen, ob der Mann das vor meinen Ohren auch, vor meiner Person auch machte. Ja. Das wäre ich neugierig. Aber eben hat er es, dass er es tun wird. Ja, ob Sie, wenn aber die Wahrheit an Sie herantritt, wirklich die Situation, ob Sie dann es noch belassen dabei. Herr Neumeier hat mir sehr den Hof gemacht, das gebe ich unumwunden zu. Passiert mir leider zu häufig. Und der Safert bei Ihnen bloß nach seiner Angetrunkenheit ausgeschlafen hat? Das Ich habe dem Mann geholfen. Ich habe dem Mann geholfen, als er so angetrunken kam. Das ist ja meine Menschenpflicht. Der Mann hatte den Hut im Nacken, außerdem ist ja krank, voller Narben. Alles, der Mann hat eine silberne Kopfplatte oder Silberdrähte im Kopf. Guckt, wir sind ein alter Mann. Dem habe ich zunächst mal einen dicken Nescafé gekocht und eine Brotzeit vorgesetzt, damit er wieder nüchtern wurde. Und dann sagte ich, werde müde. Ich sage, bitte legen Sie sich hin. Decke ihn gebreitet, dass der Mensch sich hinlegt. Meine Wohnung ist ja so eingesehen. Ich habe Glas in der Türe zu meinen Räumen und habe Untermieter, Herr Staatsanwalt. Die Wohnung ist ja absolut zu übersehen. Es ist ja auch so eng. Wir wohnen ja alle Tür an Tür. Ja, also es sind auch noch andere Angaben drin. Ich weiß, dass Sie jemals Männer empfangen haben. Zum Beispiel? Ja, wollen wir uns mal ganz allgemein halten. Und zwar nicht nur also Deutsche, sondern auch mehrmals Ausländer und so weiter. Ausländer? In letzter Zeit allerdings sind die Besucher erheblich zurückgegangen. So. Sehr erstaunlich. Also haben Sie niemals Männer aufgesucht? Nein. Er waren dann die zwei, die Heule empfangen hat und die beiden Männer dann weggegangen sind, herzhaft gelacht haben, weil Heule den Bademantel aufgemacht hat und die beiden meine, sie hätten ihn jetzt erwischt in einem Schäferstündchen mit ihnen. Das dürfte doch auch ein bezeichnendes Licht, wenn zwei Männer in der Tür kommen, dann gleich lachen und meinen, na, der ist im Bademantel, der kann auch bloß mit der Brüne was haben, nicht wahr? Haben wir doch aufgezogen darüber. Die sind dann wiedergekommen, nicht wahr? Die sind wiedergekommen. Und Sie haben sich dann auch eingemischt und haben es dann klargestellt, dass Sie mit Heul also keine Schäferstündchen verbrachten. Ob dies allerdings geklappt haben, das ist eine andere Frage, das meine ich auch heute. Und natürlich, das ist ja... Naja, so natürlich ist es nicht. Also daran könnt ihr schon sehen, dass das alles verleumderisch aufgezogen ist. Warum? Wenn ein Untermieter von mir mit einem Bademantel die Tür öffnet, da bin ich doch nicht zuständig dafür, was er nun tut. Ja, die beiden wollten ja zu Ihnen, nicht wahr? Ja, und ja, es gibt ja eine Glocke. Es ist folgendes. Ja, das interessiert mich man nicht hört mehr. In meiner Wohnung, in meinen Räumen, hört man leider diese Glocke nicht. Und dann macht immer einer meiner Untermieter auf. Das hat sich so eingespielt. Wenn geläutet wird, öffnet derjenige, der hört. Jedenfalls aber die beiden, die da vor der Tür waren, die waren durchaus zur Ansicht, dass das sein kann. Oh Gott, es werden auch entsprechende Leute nach denen sagen, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich weiß es überhaupt nicht, wer es war. Vielleicht war es nur, ich weiß es gar nicht, wer es war. Ja, haben Sie sonst also nicht oft meine Besuche empfangen? Nein. Also nach... Mein Gott, das können doch meine Untermieter hundertprozentig sagen, wer zu mir kommt. Das ist ja eine Familie im Grunde. Herr Heul kannte ja sämtliche Menschen, die aus- und eingingen. Der wohnte 3 Jahre bei mir. Der war ja fast der Sohn im Hause. Ja, es ist 3:01, sonst bekommen wir bloß mit der Bundesverwaltung hier Schließzeiten. Also ich würde Sie bitten, sich an die Gepflogenheiten hier etwas besser zu halten, denn sonst kann ich es nicht mehr verantworten, dass Sie hier im Hause bleiben, sonst müssen Sie nach Stadelheim verbracht werden. Also bitte erkundigen Sie sich nicht bei dieser bösen Frau, sondern erkundigen Sie sich bitte bei den beiden anderen Frauen. Ja, also die sind voll des Lobes über mich. Ich führe nicht die Dienstaufsicht, nicht mal hier drüber. Das ist eine städtische Verwaltung. Ich habe gar keinen Einfluss auf diese Verwaltung. Ich kann es machen über, also bei Stadelheim, da kann ich einen gewissen Einfluss vielleicht ausüben. Aber hier nicht. Das ist völlig egal. Als Sie mir den Becher Kaffee brachte heute Morgen, gebeten, würden Sie, da Sie heute Morgen Dienst haben, unten dem Sanitäter Bescheid sagen, ob er mir die Tropfen genehmigt? Ja, jedenfalls, also die 3 Leute, die unten sind, die sind schon völlig wirr. Wer? Die 3 Frauen oder was? Ganz im Gegenteil, die 2 lieben mich sogar. Ich darf gar nicht erzählen, was die alles für mich tun. Das sind die Jüngeren, nicht wahr? Die Jüngeren? Ganz im Gegenteil, das sind Ältere, die beiden Älteren. Ja, also. Das sind alle gleich alt. Also jedenfalls ist ziemlich viel durcheinander drin. Und ich würde Sie bitten, an die Gepflogenheiten hier im Hause etwas mehr Rücksicht zu nehmen. Und aber Herr Staatsanwalt. Klingen, nicht wahr? Also mehr kann ich jetzt nicht sagen, nicht wahr? Sie sollten mal diese Frau hören, was die schreibt. Die hat, wie Sie mich sagen, mir einen Stoß gegeben, dass ich flog. Ich sage, und was tun Sie denn? Ja, sagt sie, machen Sie das voran. Machen Sie es voran. schimpft mit mir. Ich habe der Frau überhaupt nichts getan. Die hasst mich, sah mich und hasste mich. Ich habe hier meiner Tochter geschrieben. Das wäre wahrscheinlich die Seele der Weigernden, der Frau. Ja. Bitte, Herr Staatsanwalt. Aber jedenfalls sagt man immer, dass der Linken dann im Durchfall durcheinander unten herrscht, nicht mal, weil sie besondere Vorrechte einnehmen wollen. Keine Vorrechte. Und sie können durch ihnen keine Vorrechte gewähren, nicht wahr? Sehen Sie mal, die beiden Frauen gestern haben aus sich mir ein Bad gewährt. Und haben sogar mir eine Haarwäsche gewährt. Die andere Frau kam dann und sagte, mein Gott, als die Dienst fertig hatte sie von sich aus von zu Hause mir Eishampoo mitgebracht. Und sagte, bitte waschen Sie sich die Haare und drehen Sie sich auf. Ihre eigenen Wickel hat die Frau mitgebracht, ohne dass ich sie gebeten hatte. Das war gestern. Und heute sieht diese böse Frau das. Wie sehen Sie aus, schrie sie mich an heute Morgen. Ich sagte, wie soll ich aussehen? Ich habe das ganze Zeit versteckt, nur damit die nicht, die anderen sagten, verstecken sie nur die, dass sie das nicht sieht, dass sie jetzt sauber frisiert sind. Sonst wird die Alte böse. Und dann wurde mir erzählt, es wäre eine Betschwester. Die andere hat mir sogar die Zelle gelüftet. Also, nicht wahr? Aber natürlich, wenn es so ein Durcheinander unten ist, nicht wahr? Ich mache ja keinen, aber Herr Staatsanwalt... Ich kann mich hier länger halten, nicht wahr? Da muss ich Sie nach Schabheim springen. Herr Staatsanwalt, ich mache nichts. Ich glaube, den Eindruck haben Sie doch sicherlich von mir. Ich bin doch ein wohlerzogener Mensch. Ich tue doch nichts. Also, wie gesagt, also, Sonderrechte können Ihnen nicht... Nein, lediglich einmal, wenn seit Dienstag, ich war vor einer Ohnmacht, ich soll vernommen werden von Ihnen. Und ich merke, dass der Puls immer geringer wird. Jetzt geht es gut nach dem Tropfen. Und da habe ich lediglich gebeten. Sie sagten mir also bis Montagmorgen, ich möchte doch irgendwie fit sein. Ich möchte doch auch Ihnen nicht hier zur Last fallen und mich an nichts erinnern. Ich möchte doch den Wust durchgearbeitet haben. So ist es doch wirklich nur menschlich, wenn ich diese Frau frage, würden Sie den Sanitäter erinnern und fragen? Ach, was geht mir ja Sanitäter an, ihr Herr Staatsanwalt, ihr Sanitäter, ihr Herr Staatsanwalt, schreit die Frau dauernd. Sie können ja andere Leute vernehmen, die das gehört haben, was die einen Pick auf mich hat. Ich weiß nicht, woraufhin. Eine andere Gefangene, die da Dienst tut, Arbeiten macht, die hat es ja dieser anderen Frau gestern berichtet, was die immer über mich schimpfte. Ja, das ist natürlich an sich auch nicht erfreulich, wenn Sie öfters klingeln, Sie öfters... Ich klingel vielleicht öfter. Ich habe ein einziges Mal geklingelt. Bei dieser Frau. Die anderen hören mich überhaupt nicht. Was soll ich kriegen? Nein, ach was. Ich meine, die hören, die mir empfinden mich. Also ja, also ich bitte Sie, also nicht sonderlich in Anspruch nehmen zu wollen und auch nicht irgendwie aufdringlich gegen die Leute unten zu sein. Also, aber denn nicht. Es kränkt nicht diese, mich, nicht diese mich, Leute, dass Sie mir sowas sagen. Dann wegkommen, nicht wahr? Sondern an sich, Sie müssen dann weg nach Schwarlein und ich habe